zerquetschten Fetzen und durch Wut. Völlig hilflos und allein bleibt ihm nichts anderes als zu scheinen. Wo eben noch sein Papa stand, focht nur noch eine Feuerwand. Aus den Ohren läuft das Blut und er fragt sich, wer nur sowas tut. Hass und Krieg und Angst sind leicht gesät, wenn man skrupel- und gewissenlos über Leichen geht. Blut und Knochen zahlen immer das Volk für Absurdistan aus Glas und purem Gold. Beißender Geruch und Rauch, Panzerwagen fahren auf ein Plakat, das für Cola wirbt und eine junge Frau, die stirbt. Die Menschen herum voller Angst, jeder hilft, tut, was er kann. Keiner weiß, was hier geschieht und keiner, der den kleinen Jungen sieht. Hass und Krieg und Angst sind leicht gesät, wenn man skrupel- und gewissenlos über Leichen geht. Blut und Knochen zahlen immer das Volk für Absurdistan aus Glas und purem Gold. Seine Haare sind versenkt, die Kleidung an den Armen brennt, weiß nicht, was er machen soll, schleppt sich zur Straße mühevoll. Als er sich am Boden quält, merkt er, dass ihm ein Bein fehlt. Schmerzen nimmt er keine wach, wär doch jetzt nur der Papa da. Seiner Kraft am Ende, legt seinen Kopf sanft in die Hände, atmet nochmal ganz tief ein, das wird es wohl gewesen sein. Macht seine kleinen Augen zu, denkt an die Eltern, findet du, wie gerne der noch mehr lebt. Sein Blut an den Türmen von Absurdistan klebt. Sein Blut an den Türmen von Absurdistan klebt.